Das Ende eines netten Abends, klar, zu früh. Aber... Claude, willst du nicht noch bleiben? Ich hab die Herzmittel nicht dabei, idiotisch. Jean bringt damit einen Ball ins Rollen. Würden wir alle zusammen wohnen, hätten wir solche Probleme nicht. Und wir würden unsere Selbstbestimmung nicht aufgeben, meinen die recht begüterten französischen Rentner in Stéphane Robelins Film »Und wenn wir alle zusammenziehen«, Jane Fonda, Pierre Richard, Geraldine Chaplin und die anderen im sommerlichen Haus am grünen Stadtrand, pflegerisch unterstützt von Daniel Brühl als Ethnologiestudenten, der schon mal als Strohmann für Viagra einspringen soll. Sie haben keine Herzprobleme, Dirk, oder? Nee. Dann können Sie sich vielleicht welche verschreiben lassen. Die Alten, die Senioren, haben im Kino inzwischen häufiger würdevolle Auftritte. Bei Andreas Dresen in Wolke 9, in An ihrer Seite mit Julie Christie oder bei John Madden in Best Exotic Marigold Hotel. Oder jetzt bei Stéphane Robelin. Doch der zeichnet ein zu harmloses Bild. Angst vor Alter und Tod. Bei den Alten haben neben der ungebrochenen Lebensenergie, die ohne Frage überzeugend wirkt im Film, keinen Platz. Und wenn Jane Fonda als Krebskranke ihren Sarg schon mal vorbestellt, aber die Antwort auf die Frage schuldig bleiben muss. Für wann brauchen Sie ihn denn? Das weiß ich leider selbst noch nicht so genau. Dann wirkt dies wie vieles vorhersehbar. Und wenn wir alle zusammenziehen, von Stéphane Robelin, zwiespältig. Emmerens, eine alte Frau mit viel Leben im Gepäck, hat einen klaren Blick auf Welt, Religion und Klassenverhältnisse. Wollen Sie nicht auch mal ein bisschen fegen? Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt, die fegen gibt's und die fegen lassen gibt's. Jesus hat gefegt. 1960er Jahre Ungarn. Der Stalinismus ist einer Art ungarischem Frühling gewichen. Schriftstellerin Magda, die endlich wieder schreiben darf, sucht eine Haushaltshilfe. Doch die Alte von gegenüber wirkt keineswegs devot. Wenn Sie jemanden haben, der mir sagen kann, was für Menschen Sie sind, werde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Doch dann... Tag, ich könnte ab morgen für Sie arbeiten. Hat Emmerenz sich entschieden. Wunderbar. Der Beginn einer keineswegs wunderbaren, sondern störrischen, wie zärtlichen, schroffen... Wagen Sie es nicht, mir Trinkgeld zu geben. ...wie fürsorglichen Freundschaft zwischen zwei Frauen. Was da langsam aufeinander zuläuft, bald ist Emmerenz aus dem Haus von Magda und ihrem Mann nicht mehr wegzudenken, stellen Martina Gedeck und Helen Mirren in István Szabós Film »Hinter der Tür« grandios da. Emmerenz ist eine komplexe Figur mit einem Geheimnis, das in ihre Vergangenheit verweist. Dieses Geheimnis verbirgt sich hinter der Tür ihrer Wohnung. Warum lassen Sie niemand in Ihre Wohnung? Ich glaube, das geht nur mich was an. Die verschlossene Tür als Bild für die Traumata, die die Frau im Stalinismus, in der Nazizeit und davor noch erfahren hat. Hinter der Tür durfte nicht, wie István Szabó sagt, die gewissermaßen militärische Größe haben, die sein Oscar-prämiertes Epos Mephisto oder danach Oberst Redl oder danach Hannussen in den 1980er Jahren brauchten. Hinter der Tür benötigte Intimität, meint Szabó, so ist ein Kammerspiel entstanden. Wie notwendig diese Form für diesen Film ist, merken wir, wenn der Regisseur in den wenigen Rückblenden die Intimität verlässt und mit filmischem Bremborium die Vergangenheit quasi aufrufen will. Der Kraft dieses Kammerspiels mit zwei Frauen können diese überflüssigen Sequenzen allerdings nichts anhaben. Und Schuld, in Anführungsstrichen, tragen dafür auch, man möchte sich tief, sehr tief verbeugen, diese beiden Wunderbaren, die Gedeck und die Mirren, hinter der Tür von István Szabó herausragend. Es war einmal... Besser, endlich spricht es mal einer aus. Also diese und wenn sie nicht gestorben sind, Nummer war schon immer mein Ding. Die böse Schwiegermutter sprach's in Tarsem Singhs Spieglein, Spieglein, die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen und fällt dem Prinzen flugs ins Wort. Ich finde, Schneewittchen ist die schönste Frau auf der Welt. Die einen sagen so, die anderen so. Tarsem Singh, der mit seinen Filmen The Cell oder The Fall atemberaubende Fantasiewelten geschaffen hat, schickt eine herrlich zickige Stiefmutter alias Julia Roberts und die wunderschöne Newcomerin Lily Collins als Schneewittchen in seine Adaption des Märchens, in der die Zwerge und der Prinz sich allerdings kaum gegen die beiden Damen durchsetzen können. Auch im Schwertkampf haben sie so einige Probleme mit Schneewittchen als kämpfender Amazone. Tarsem Singhs Film ist visuell betörend und versehen mit hohem Ironie- und Spaßfaktor. Und natürlich... Tarsem Singh stammt aus Indien, gibt's am Ende ein fantastisches Bollywood-Finale, vielleicht sogar im Geiste der Gebrüder Grimm. Spieglein, Spieglein, die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen. Herausragend.